Bitti an. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Was ist mein Name? Ich bin zuständige Ärztin für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen, aber zuerst möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Martha Baumgart. Ja, können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, der Vorname Martha. Ja, Und und der Familie? Familienname ist Baumgart, Baum, wie der Baum, Ja. und Gart. Okay. Wie alt sind Sie? Sind Sie Frau? Ich bin eine Frau, ja. Ich bin 66 Jahre. 66. Wann sind Sie genau geboren? Am 8. Februar 57. 18. Februar 1957. Genau. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,56 Meter. 1,56 Meter. Wie viel wiegen Sie? 84 Kilo. 80. Okay. Danke für die Informationen. Was führt Sie uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, also ich habe vorhin ein bisschen was in meiner Küche aufgeräumt und es war ja auch ein bisschen warm und habe mich so ein bisschen angestrengt und dann habe ich solche heftigen Schmerzen hier so oben in der Brust bekommen und das hat bis in den linken Arm sind die Schmerzen weitergezogen und auch hier so hoch am Hals und ach, mir war ganz schlecht und ich wollte da noch in meiner Küche meinen Boden wischen und oh, dann habe ich eine schwere Kiste zur Seite geschoben. Oh, und es ging gar nicht mehr. Und na, dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Dann habe ich das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen besser geworden. Aber das waren wirklich sehr, sehr schlimme Schmerzen und es hat mir auch so ein bisschen Angst gemacht. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ungefähr seit einer Stunde oder 2 Stunden? Ja, Anhalten? das ist jetzt schon vor, na, bis ich hier war, so vor 2,5 Stunden gewesen. 2,5 Stunden. Okay. Können Sie mit dem wiederholen? Wo haben Sie genau Schmerzen? Wo hatten Sie Ja, Schmerzen? jetzt sind die Schmerzen ja zum Glück nicht mehr so doll, aber sie waren so ganz stark hier so oben in der Brust, ne? Ja. So im oberen Teil und dann waren die Schmerzen halt, die zogen so bis in den Arm rein. Und hier so am Hals hoch hatte ich auch das Gefühl, das tut alles weh. Und das war ganz unheimlich. Ja, okay. Aber haben Sie momentan nicht Beschwerden, keine Doch, Schmerzen? also das ist immer noch da, aber längst nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich habe noch so ein bisschen dieses Gefühl, ja, dass ich so ein bisschen unruhig bin und dass da noch so leichte Schmerzen sind, aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Ja, okay. Frau Baumgart, Ihre Beschwerden ist sehr wichtig, deswegen möchte ich unser Gespräch unterbrechen und sofort ein EKG schreiben. Ja, Und Und danach ich nehme auch sprechen wir. Blut ab, ja. Ich habe jetzt EKG geschrieben und Blut abgegeben. Inzwischen Zeit können wir weitermachen. Das ist gut. Okay. Können Sie bitte mir die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie dumpf, drückend, stechend? Ja, also ich würde vielleicht sagen, ich habe einen ganz starken Druck so gefühlt, so drückend stechend vielleicht. Drückend, stechend. Okay. Okay, und sind die Beschwerden plötzlich beim Küche aufräumen schwere Kissen aufgetreten? Okay. Genau, so war das. Okay. Wie stark waren Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei nun kein Sehen sehr stark ist? Das fällt mir jetzt schwer, das einzuschätzen. Also vielleicht so, Ja, also am Anfang war das schon sehr unangenehm. Vielleicht so bei 8 oder 7. Zwischen 7 und 8 vielleicht. Ich Ja. kann das schwer einschätzen. Und jetzt habe ich immer noch so, ja, das ist nicht unerträglich, aber ich habe jetzt immer noch das Gefühl, da ist was. Jetzt vielleicht noch so bei 4. Jetzt ja, okay. Okay, wie lange dauert diese Schmerzen am stärksten? Ich meinte, es ungefähr Oh, das hat, also ich eine habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich hatte das Gefühl, dass das furchtbar lange ist und dass das gar nicht besser werden wollte erst. Und sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht gekommen. Zum Glück ist es ein bisschen besser geworden, als ich mich dann ausgeruht habe. Okay, alles klar. Hatten Sie auch Halsrasen, Halsschütteln oder Schweißausbrüche? Ja, so ein bisschen geschwitzt habe ich natürlich, aber das ist natürlich auch kein Wunder bei dem warmen Wetter. Und aber ich habe das nicht Halsrasen. gemerkt. Ich habe das nicht gemerkt, dass mein Herz jetzt irgendwie besonders klopft oder so. Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Hatten Sie diese Beschwerden früher oder ist das erstes Mal? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal hatte. Okay. Okay, haben Sie Fieber, Frau Baumgart, oder fühlen Sie sich warm? Boah, also ich habe jetzt natürlich nicht Fieber gemessen, aber glaube nicht, dass ich Fieber habe. Und eigentlich so richtig fiebrig fühle ich mich nicht. Ich habe mehr so dieses Gefühl, dass ich jetzt so sehr erschöpft bin. Ja, ich schon, ja, so. Haben Sie leiden Sie unter Schüttelfrost, Normalerweise nicht, nein. Nachtschweiß? Die Wechseljahre sind zum Glück schon lange vorbei, ja. Ja, okay. Wann war Ihre letzte Monatsblutung? Seit wann sind Sie in der Menopause? Ja, das muss so mit Anfang 50 gewesen sein, das ist schon lange her. Ja. Ja, okay. Verstanden. Ist Ihnen übel? Haben Sie Übelkeit? Ja, also vorhin war mir so ein bisschen schlecht, aber also ich musste mich nicht übergeben oder so. Das war, glaube ich, so eine Folge von den Schmerzen, dass mir ja auch vielleicht vor Angst schlecht war. Okay. Die Schmerzen lassen sich in Ruhe nachlassen. Haben Sie dagegen etwas eingenommen oder zum Beispiel nicht Nein, ich habe Insulin mich gar oder? nicht getraut, weil das so unangenehm war und auch so beängstigend. Deswegen habe ich mich gar nicht getraut, dagegen irgendwelche Medikamente einzunehmen. Alles klar. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Haben Naja, Sie? ich habe so ein bisschen Verstopfung, das habe ich schon mal. Und ja, nachts muss ich auch wohl mal auf die Toilette. Dann, ne, dass man ja, zwei, dreimal, also Zwei, maximal dreimal. dreimal, aber zweimal in der Nacht muss ich schon raus und einmal auf die Toilette. Ne? Ja, für die Wasserlassen, oder? Ja, Für zum das Wasserlassen. Wasserlassen. Okay. Seit wann haben Sie Ach, diese? ja, das eigentlich schon ein paar Jahre. Ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, wie lange ich das schon habe. Okay. Und Sie haben schon erwähnt, dass Sie Verstopfung haben. Wie oft gehen Sie auf die Toilette für den Stuhlgang? Ja, vielleicht so 3, 4 Mal in der Woche. Ja, Firma. Okay, Aber manchmal wann ist es eben so, dass da nichts, also dass das ganz fester Stuhl ist und so. Dann muss ich mich so quälen war? und das ist unangenehm. Okay, wann war die letzte Stuhl? Der Bitte? letzte Stuhl? Wann war der letzte Stuhlgang? Gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag. Okay. Sind Ihnen schwarz vor Augen oder ist Ihnen schwindelig? Schwindelig war mir, glaube ich, jetzt nicht in dem Zusammenhang. Nö. Okay. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe nur Okay. diese starken Schmerzen gehabt. Alles klar. Wie ist Ihr Appetit, Frau Baumgart? Bitte nochmal? Wie ist Ihr Appetit? Appetit? Gucken Essen? Sie mich an, ne? Meine 84 Kilo kommen nicht von ungefähr. Mir schmeckt es sehr gut, ja. Okay. Ein, zwei Stunden. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Leider nicht abgenommen, nein. Okay. Haben Sie zugenommen, oder? Ihr Auch Gewicht nicht, stabil? nein, aber auch nicht abgenommen. Ein, zwei Stunden. Haben Sie Probleme beim Schlafen? Einzuschlafen oder durchzuschlafen? Ja, manchmal wieder einzuschlafen, wenn ich dann auf der Toilette war, ne? Okay. Alles klar. Frau Bunger, ich hätte jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Geschichte. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, In meinem wie. Alter natürlich jede Menge, klar. Also, ich habe schon seit 10 Jahren, bin ich zuckerkrank, ne? Dann nehme ich immer Metformin ein, ne? Und Okay. dann hat man im gleichen Zusammenhang hat man festgestellt, dass mein Blutdruck zu hoch ist und dass ich auch also zu hohe Blutfettwerte habe. Okay. Und naja, dann zu einem Überfluss habe ich vor 3 Jahren mal eine heftige Schmerzattacke gehabt, wo ich mir das gar nicht erklären konnte. Und da hat man festgestellt, dass ich Gicht habe. Ich. Ja. Und ja, das ist natürlich alles nicht so toll. Ja, und mein Hausarzt sagt auch immer, ich soll dringend Gewicht abnehmen, aber da habe ich halt auch keine Lust dazu. Ja. Okay, wann war die letzte Hausarztbesuch? Das ist nicht so lange her. Ich muss ja immer regelmäßig meine Medikamente haben. Also ich würde sagen, vielleicht vor 4 Wochen sowas. Vor 4 Wochen. Ja, okay. Frau Bungert, Sie haben seit 10 Jahren Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und erhöhte Fettwerte und seit 3 Jahren Gicht. Okay. Nehmen Sie Metformin ein? Ja, natürlich nehme ich Metformin. Wie 500 nehme ich morgens und abends. 500 morgens, abends. Was nehmen Sie noch? Dann nehme ich noch Valsartan Ja. gegen den Blutdruck, eine morgens. Ja, wie viel Milligramm wissen Sie die Dosierung? Oh, ich meine, da steht drauf Valsartan 160. 160. Okay, und noch? Was nehmen Sie noch? Dann hat mir mein Hausarzt geraten, ich soll Aspirin 100 nehmen, einmal am Tag. Das nehme ich morgens. Und ja, wenn ich mit der Verdauung Probleme habe, dann nehme ich so Movicol-Beutel, wenn das mal ein bisschen länger nicht klappt. Ja, okay. Messen Sie Ihr Blutdruck regelmäßig? Beim Blutdruck? Ja, nicht ganz regelmäßig, vielleicht so einmal in der Woche oder so. War die letzte Messung und wie hoch war das? Oh, ich meine, der war so bei 135 zu 90 oder sowas. Okay. Wann war das? Ach, wann messe ich den immer? Das wechselt, wie ich mal dran denke. Also, das ist ungefähr eine Woche her. Eine Woche, okay. Einverstanden. Wurde sie schon einmal operiert? Ach ja, vor 8 Jahren habe ich ein neues Knie bekommen auf der linken Seite. Okay. Haben Sie noch andere Operationen? Nee, die Kinder sind alle spontan auf die Welt gekommen. Insofern, nö, sonst bin ich nicht operiert worden. Was? Können Sie wiederholen? Akustisch, ich habe nichts verstanden. Ja, die Kinder sind ohne Operation auf die Welt gekommen. Die sind auf natürlichem Wege gekommen. Also sonst habe ich keine Operation gehabt. Okay. Okay. Hatten Sie Komplikationen während oder nach der Operation? Mit dem Knie? Ja, Naja, Knie so ein meine ich. bisschen. ne, hat das natürlich schlecht geheilt, weil ich so übergewichtig bin und gab es ein bisschen Wundheilungsprobleme. Aber in der OP selber ist eigentlich alles ganz gut gelaufen und mein neues Knie tut eigentlich ganz gut. Okay, alles klar. Ist Ihnen Allergien bekannt? Ja, da war was. Ich darf kein Penicillin nehmen und ich muss auch aufpassen, Sie dürfen bei mir so äußerlich kein Jod auftragen. Kein Jod. Was hatten Sie noch? Können Sie wiederholen? Penicillin, da bin ich Penicillin, okay. allergisch drauf. Penicillin und Jod? Genau. Ja, okay. Okay. Wie reagieren Sie darauf? Ja, also bei dem Jod, da kriege ich also heftigen Ausschlag. Und beim Penicillin, das ist nur einmal aufgetreten und dann habe ich das danach nie mehr genommen. Da gab es auch einen Ausschlag und ich meine mich zu erinnern, dass ich sogar auch Probleme hatte, dass ich so Luftnot hatte, echt. Aber es ist schon lange her und also ich nehme das halt nicht. Okay, ja, das ist eine wichtige Information. Auf jeden Fall achten wir hier darauf. Die Allergien. Waren Sie in der letzten Zeit im Urlaub oder hatten Sie eine lange Reise? Na, also im Urlaub, da war ich nur mal ein paar Tage an der See, aber ich war nicht weit weg und keine lange Urlaubsreise, nein. Okay. Sind Ihre Beine angeschwollen? Haben Sie geschwollene Beine, oder? Ist mir bisher nicht aufgefallen. Die Beine sind einfach dick, aber die sind nicht, ich würde nicht sagen, Geschwollen. dass die angeschwollen sind. Okay. Haben Sie Wadenschmerzen, oder? Wadenschmerzen? Nee, Wadenschmerzen, weiß. ja. Leute, Nö, okay. habe ich eigentlich nicht. Alles klar. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Gegen Corona bin ich wohl geimpft, ja. Aber ob ich sonst vollständig, was kann man alles haben für Impfungen in meinem Alter, weiß ich nicht. Also ich denke, mein Hausarzt hält mich da wahrscheinlich schon auf dem Laufenden. Und ich denke, alles, was man so haben kann, hat er mit mir gemacht. Okay, alles klar. Rauchen Sie, Frau Baumgart? Oh, seit 10 Jahren rauche ich nicht mehr. Seit man diese ganzen Krankheiten festgestellt hat. Da habe ich gedacht, oh, dann lass das mal mit dem Rauchen lieber sein. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Haben Sie für wie viele Zigaretten geraucht und wie Ja, viele ich habe Jahre lang? viele, viele Jahre lang habe ich so, ja, ein knappes Päckchen am Tag geraucht, also 15 Zigaretten am Tag habe ich schon geraucht. Ja, okay. Ungefähr wie viele Jahre Lassen haben Sie Sie mich rechnen, ja, das müssen so 35 Jahre gewesen sein. 35 Jahre, ja, okay, einverstanden. Trinken Sie Alkohol? Also ja, natürlich trinke ich hin und wieder mal ein Glas Wein oder mal ein Glas Sekt. Und wenn ich eingeladen bin und manchmal im Sommer, wenn es sehr heiß ist oder wenn es ein herzhaftes Essen gibt, trinke ich auch mal ein Bier, aber ich trinke nicht viel Alkohol. Okay, einverstanden. Frau Baumgart, ich hatte jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Familie. Leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Also wahrscheinlich hat meine Mutter auch hohen Blutdruck und Zuckerkrankheit gehabt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die sehr, sehr früh gestorben ist. Die hatte Leberkrebs. Und die ist Leberkrebs. schon mit 60 Jahren gestorben. Mit 60, okay. Ja, mein Mann, sie war sehr, sehr jung. Und ihr Vater leidet an chronischen Erkrankungen. Also das Einzige, was ich Mit sicher einem. weiß, dass mein Vater an Demenz leidet und der ist jetzt, der ist hochbetagt natürlich, ne? Der ist im Pflegeheim und wird da versorgt. Und aber was der sonst noch so an Erkrankung hatte, wahrscheinlich das, was alle haben, ja, ein bisschen hohen Blutdruck und so, aber ich kann nichts Genaues sagen. Alles klar. Wie alt ist Ihr Vater? Er ist Ja, über kızlar. 90, etwas über 90. Über 90. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich. Eine Schwester. Okay, ist sie gesund? Ja, die hatte vor, ja, das ist jetzt ein Jahr her, da hatte die mal so Herzprobleme, da hatte die einen Herzinfarkt, meine ich, und ist da behandelt worden, aber sie hat sich davon ganz gut erholt. Sie ist dann in Reha gewesen und dann ging es ihr ganz gut hinterher. Okay, einverstanden. Was machen Sie beruflich? Ja, jetzt bin ich ja zum Glück Rentnerin, aber ich Ah, ja. habe viele Jahre als Schneiderin gearbeitet. Schneiderin. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verwitwet. Okay. Leben Sie allein oder? Ja, ich habe vier Kinder und die sind in der Nachbarschaft, aber ich lebe alleine tatsächlich, ja. Okay. Frau Bongard, haben Sie auch Husten? Ja, Werden also das ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich seit langer Zeit morgens immer so ein bisschen Husten habe. Ich bin doch gar nicht erkältet und da kommt auch nichts, aber ich habe immer so einen Hustenreiz, das stimmt, ja. Okay, seit wann haben Sie Ach, das diesen habe ich schon deutschen Husten? viele, viele Wochen, würde ich sagen. Ich habe immer gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass man im Sommer solche Husten hat, ja. Okay. Und ist der Husten trocken? Ja, sagt sie ja, da kommt überhaupt nichts. Und ich habe immer das Gefühl, das ist nur so ein Reiz, aber da kommt nichts. Okay. Und Husten trifft oft morgens auf. Ja, morgens ist es besonders schlimm. Wenn ich aufwache, muss ich erst mal so ein bisschen rumhusten. Einverstanden. Frau Bongard, ich habe alle Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Naja, ich will natürlich wissen, was dahinter steckt, dass ich mit einmal ja diese Schmerzen und diese komischen Zustände hatte und was kann ich dagegen machen? Das will ich ja nicht nochmal erleben. Okay, ja, so seit ist es so früh, etwas genau zu sagen. Aber ich denke, Sie haben Probleme mit Herz-Kranzgefäße. Aber das ist Oh, jetzt nur Verdacht. Zur Abklärung brauche ich noch ein paar Untersuchungen. Was für Ich werde Untersuchungen machen Sie denn da? Sie erstmal körperlich untersuchen. Ich höre Ihren Herz und Lungen ab. Dann messe ich Ihren Blutdruck, Atemfrequenz, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung. Dann lege ich einen Zugang und nehme Blut ab. Oh, das tut weh, ne? Nein, machen Sie keine Sorgen. Ich habe dabei viele Erfahrungen. Dann ist gut, ja. Ja, machen Sie keine Sorgen. Ja, nach der Ergebnisse kann ich Ihnen genau sagen. Okay. Sie sollen wahrscheinlich wegen Ihrer Beschwerden bei uns bleiben. Ehrlich, muss ich, oh, da muss ich ja noch jemanden losschicken, mir meine Sachen holen, ja. Ja, natürlich, ja. Okay. Nach der Ergebnisse komme ich zu Ihnen zurück und erkläre ich Ihnen alles. Gut, das klingt gut, ja. Vielen Okay. Dank. Okay, haben Sie noch andere Fragen? Nee, das ist eigentlich ja das Wichtigste gewesen. Und wenn Sie sagen, ich muss da bleiben, ja, dann muss ich halt da bleiben. Führt wohl kein Weg dran vorbei, ja. Ja, okay. Okay, bitte warten Sie, ich rufe Sie gleich. Super, danke schön. Vielen Dank. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Noch andere Fragen? Frau Baumgart, verspüren Sie Atemnot? Nein, eigentlich nicht. Danke. Während der Aufräumen könnten Sie etwas Schweres aufgehoben? Ja, ich habe eine schwere Sprudelkiste, so eine Mineralwasserkiste. Wollte ich an eine andere Seite stellen, weil ich da wischen wollte. Und da war es dann ganz schlimm. Und da habe ich einfach alles stehen und liegen lassen, ja. Ihre Hände haben Sie, spüren Sie Taubheitsgefühl oder Nein, meine Hände waren die ganze Zeit normal wie immer. Und einen Unfall hatte ich auch nicht, nein. Danke. Kribbeln, genau, ja. Also Taubheit oder Kribbeln, ob da gewiss, ne? Okay, danke schön. Ich denke, alle Fragen gestellt. Also was, ich muss mal jetzt schon mal vorweg was sagen, dass sie sehr schön das machen, dass sie die Patientin mit Namen ansprechen und sie betonen auch sehr schön. Sie haben eine ganz schöne Satzmelodie. Das klingt wirklich, das klingt sehr deutsch, ja? Und das was so ein bisschen Akzent ist, ist sehr charmant. Also wirklich schön. Und also ich fand die Anamnese jetzt wirklich klasse. Das Ja, schon mal vielen vorweg, Dank. ja. Das freut mich sehr. Jo. Gut, machen wir weiter? Könnten wir als Erstgespräch anfangen? Ja. Okay. Ja, hallo, Oberarzt. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich werde Ihnen vorstellen. Das ist gut. Ja, wen haben Sie denn gesehen? Ja, Frau Marthe Baumgart. Frau Baumgart ist 66 Jahre alt, geboren am 8.2.1957, 1,56 Meter groß, 84 Kilogramm schwer. Sie kam heute zu uns wegen seit 2,5 Stunden bestehende heftiger drückender stehender Thoraxschmerzen. Ja, okay, Thorakalgie, Brustschmerzen, okay, Vuruş wo sind die Schmerzen. Schmerzen? Vuruş Schmerzen. Ja. Stenaler Vuruş Schmerzen o da direkt Vuruş Schmerzen. Brustschmerzen, okay, Brustschmerzen. Ja, die Beschwerden sind Hoş. heute bei Belastung, bei Kühe, Einrühmung, Ayşe, plötzlich, ja. Ayşe, bitte langsam. Okay, die Beschwerden sind heute bei Belastung während Kühe-Einräumung und schwere Anheben einer schweren Kiste plötzlich aufgetreten. Und die Schmerzen wurden in der linken Arm und in den Hals ausstrahlen. Oh ja, und haben Sie schon gleich was gemacht? Ja, ich hab das Gespräch unterbrochen und ein EKG geschrieben und ich nehme auf, ich habe auf Blut ab, ja, ich nehme auf Blut Abgenommen. abgenommen, ja. Abgenommen, ja. Haben Sie schon einen Wert aus dem Labor oder ist der noch in Arbeit? Nein, ich Haben Sie warte. schon einen Wert aus dem Labor Nein, fürs ich warte noch. Troponin? Sie warten noch, ja? Und das EKG, war das noch sehr auffällig? Ja, erste EKG war unauffällig. Ja, dann ist ja gut. Also ist die aus dem Gröbsten erstmal raus. Ja, okay. Was war denn weiter mit der Frau Baumgart? Ja, die Schmerzintensität liegt am Anfang 7 bis 8 von 10, jetzt 4 von 10 auf einer numeratischen Rating-Skala. Bayi o da Liegt oder war? kann man sagen. Kann man bayi. sagen, liegt bei, ja. Okay. Ja, okay. Seitdem klappte sie über Asthenie oder Fatigue. Die Fragen nach ähnliche Beschwerden, Unfall. Entschuldigung, Frau Gerhild, Asthenie und Fatigue nicht haben wir gesagt, weil chronische, akute Symptome Müdigkeit oder Erschöpfung, aber Fatigue und andere nur Krebskrankheiten Ach haben. so, ist das beschränkt da drauf, Ja, okay? Fatigue nicht, Also, Fatigue, Müdigkeit okay. oder Okay, Ja, Also sie die fühlt sich erschöpft, ja. Erschöpft. Ja. Okay. Außerdem klagte sie über seitdem Müdigkeit. Die Fragen nach Fieber, Tahikardi, palpitasyonun, Führer'e endişe beşiverdin, Einnahme von Medikament, Furden Fahrenheit, Ausserdem, Fahrenheit, Sie berichtete über Nüchtere seit 2 Jahren, 2 oder 3 Mal in der Nacht und Verstopfung, Verstopfung. Die letzte Stuhl war gestern. Die Vegetativanamnese ist unauffällig bis auf Dyssomnie Okay. wegen Nüktere. Die Fragen nach Dyspne, Synkopatake, TVT Zeichen, geschwollene Beine, Wadenschmerzen, Furden Fahrenheit. Außerdem hat Patientin besonders morgen trockene Husten. Offenen Husten, ja, sehr gut. Seit ungefähr 4 Wochen. Anfallerkrankungen sind bei der Patientin vorgängig bekannt. Seit 10 Jahren Diabetes mellitus, seit 10 Jahren Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und erhöhte Fettspiegel und seit 3 Jahren Arthritis ürüka. Medikament nimmt sie regelmäßig Metformin 500 Milligramm zweimal morgens abends, Valsartan 160 Milligramm einmal morgens, Aspirin 100 Milligramm einmal morgens und Mavikol Tablette bei Bedarf ein. Movicol, das sind so Beutel, das sind keine Tabletten. Mavikol, okay. Ja, okay. Die letzte Blutdruckmessung war vor einer Woche und 135 zu 90 Millimeter Hg oder Millimeter Quecksilber. Arz Operationen ist bei der Patientin linke Knie total Endoprothese vor 8 Jahren erfolgt. Die Operation war komplikationslos. Sie reagiert allergisch auf Penicillin, die sich durch Exanthem und Düsne äußert. Und sie reagiert allergisch auf Jod, die sich durch heftige Exanthem äußert. Sie ist seit 15 Jahren in der Menopause. Seit Ja, 15 passt. Jahren, ja, okay. Und sie ist, ja, sie ist Ex-Raucherin seit 10 Jahren. Früher hat sie 15 Zigaretten täglich 35 Jahre lang geraucht. Sie trinkt gelegentlich ein Glas Wein oder Sekt. Der Vater der Patientin ist über 90 Jahre alt. Er leidet an Demenz und Bluthochdruck und lebt im Pflegeheim. Die Mutter der Patientin ist mit 60 Jahren an Leberkarzinom verstorben. Sie hat an arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus gelitten. Und die Schwester der Patientin hat einen Myokardinfarktus gelitten. Erlitten, Gelitten. ne? Sie ist zurzeit Rentnerin. Früher hat sie als Schneiderin gearbeitet. Sie ist verwitwet, lebt allein und hat 4 Kinder. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf akutes Koronarsyndrom hin. Das verschiebt die Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung Arm und Hals in die linke Arm und Hals. Was könnte es differenzialdiagnostisch noch sein? Differentialdiagnose, common pneumothorax, lungenarterielle Embolie oder Pneumonie, weil sie klagte über auf trockene Husten seit Ja, vier Wochen. naja. Ja, es kann atypisch Pneumonie sein auch. Was machen Sie denn diagnostisch mit der Frau Baumgart jetzt? Ich würde erstmal körperlich untersuchen. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Erstmal mache ich eine Inspektion. Bei der Inspektion erwarte ich Unruhigkeit, Schwitzen, Dyspnoe oder Zyanose sehen. Dann mache ich Auskultation. Ich höre Hals und Lungen ab. Was könnten Sie da im Zweifel hören? Ich kann. Ich bin nicht so Das müssen Sie nicht sagen. Ja. Also Was Sie können heißt? auf alle Fälle Herzrhythmusstörungen raushören oder gucken, ob der Ja. Herzschlag regelmäßig ist. Und ja, interessant, wie würde sich das anhören, wenn die Patientin Pneu hat? Was Wenn die heißt einen Pneumothorax hat, Ja, was merken Sie dann? bei der Pneumothorax arbeite ich abgeschwächte Atemgeräusch und bei Perkussion ich arbeite hypersonal Kropfschall. Okay, gut. Aber ja, wir gehen ja eigentlich eher so von der Herzgeschichte aus, ne? Gut, was machen Sie weiter Dann apparativ? schreibe ich sofort ein EKG, wiederhole EKG. Dann nehme ich Blut an, eben Blut bestimmt, Blutbild, Blutzucker, CRP, Elektrolyte, Leberwerte, Nierenwerte, Herzenzyme, D-Dimere. Sehr gut, ja, Und okay. Aber das haben Sie ja schon abgenommen und schon abgegeben, ne, im ja, Labor. ja. Mhm. Ja, Okay. dann veranlasse ich ein Röntgen-Thorax in zwei Ebenen. Ja, Röntgen-Thorax und auch Transthorakale-Ekokardiographie. Ja, genau. Gut, und dann gucken wir Gegebenenfalls, mal, ja. Thorax-CT mit Kontrastmittel, um eine lungenarterielle Embolie zu bestätigen oder Okay. auszuschließen. Und nehmen Sie die Patientin stationär auf? Geht es ihr jetzt so schlecht? Sollten sich der Verdacht auf akutes Koronarsyndrom erhalten, würde ich eine stationäre Therapie durchführen. Eine Monitoring ist sehr wichtig, um eine Herzrhythmusstörung dann gebe ich Sauerstoffsättigung weniger als 90%. Dann gebe ich Aspirin 250 Milligramm IV und gebe ich auch Heparin 5000 Milligramm IV. Ich gebe, Patient hat Allergietukum, zum Beispiel Morphin. Ach, okay. Ja, wenn die Schmerzen schlimmer werden, Ja. jetzt geht es ihr ja eigentlich schon besser, ne? Und mache ich ein sofortiges kardiologisches Konsil. Ah ja, das ist doch Ja, klar, und das bietet sich gegebenenfalls an. TTSA oder Bypass-OP. Gut, sehr gut. Okay, wunderbar. Ich glaube, ja, also halten Sie mich auf dem Laufenden, Frau Dr. Imbasti, was mit der Frau Baumgart ist und was Sie für Ergebnisse rausbekommen, ob es da eine Überraschung gibt oder ob sie tatsächlich ein akutes Koronarsyndrom hat. Was könnte es denn unter Umständen, weil es ja eigentlich schon wieder ziemlich reversibel ist, also die Schmerzen sind ja schon viel weniger. Was könnte es denn noch sein? Was könnte es noch sein? Schwer ist auch geworden. Schwierig, ja. Deswegen. HW-Syndrom. Ja. Ja, ich Aber, habe hier. ein Scheibenvorfall. Akut. Ach so, ja, Akut, genau. okay. Okay, auf die Idee bin ich jetzt ich jetzt gar nicht, weil sie was Schweres gehoben hat, ja. Es kann auch Muskelverspannung, Myelogyse aufnehmen, ja. Aber bei deiner, erwarte ich eine stehende, ja. Ich Ja, weiß, eigentlich hat sie schon klassische Herzschmerzen beschrieben, ne? Ja, Angina pectoris wäre vielleicht noch so eine Differentialdiagnose. Ne? Okay. Ja, gut. Ja, also halten Sie mich auf dem Laufenden, was rauskommt, ja, bei Ihren Untersuchungen. Und dann, wenn die Patientin stationär bleibt, sehe ich die ja nachher noch. Ja? Ja, Gut. genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.